Podcast in der Abstrakte. Suche der Biografie mit und von Visitor Favignon. So, hallo liebe Leute und hallo ihr Bösen da draußen und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie neben einem sehr lauten Kühlschrank und ihr müsstet das Geräusch eigentlich im Hintergrund hören. Naja, wieso ist die Folge ein bisschen anders als sonst? Ich will nicht viel reden, beziehungsweise ich will jetzt nicht auch Interviews machen oder so. Ich bin in Avignon angekommen. Es ist wunderschön. Der Schnee ist geschmolzen. Vor ein paar Tagen war hier noch 30 cm Schnee. Also das wäre so, wie wenn in Bremen minus 80 Grad sein würden oder so und die ganzen Häfen total einfrieren und Gletscher sich bilden. Also das wäre so der Vergleich. Naja. Ich mag dieses Wort naja anscheinend. Also, ich will nur zwei Sätze loswerden und ich hätte gerne eure Meinung dazu. Und zwar, es geht um die Momente. Denn was ist ein Moment? Es sind kleine Bruchstücke aus unserem Leben. Sie kommen und sie vergehen und manche davon bleiben sogar in Erinnerung. Andere verschwinden, als wären sie nie geschehen worden. Geschehen sein. Als wären sie nie passiert. Ja, das ist korrekt. Und dann gibt es da noch die Zeit. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Aber heute haben wir so viele kleine Helfer, um alles viel schneller zu erledigen. Wir haben Waschmaschine, anstatt die Wäsche per Hand zu machen. Wir haben Bügeleisen, wir haben Handys, wir haben Internet, Facebook, Web 2.0, Twitter. Wir haben Flugzeuge, damit wir schneller irgendwo ankommen. Also wir haben bald auch Teleportation, schätze ich mal. Also keine Ahnung. Wir haben Elektrizität, wir haben Licht, damit wir viel länger wach sein können als sonst. Wir haben so viele Helfer, aber die Zeit wird immer knapper. Ich weiß nicht, also entweder geht die Zeit viel schneller oder ich bin irgendwie auf einem ganz seltsamen Trip, keine Ahnung. Wie auch immer, ich verbleibe aus Avignon mit einem Servus und es würde mich sehr freuen, wenn ich mal eure Meinung zu diesen Themen hören könnte. Ich bedanke mich im Voraus. Ach, und ich möchte mich ganz herzlich bei Tante Schüsselchen bedanken für die liebe DVD, die sie mir geschickt hat. Und ich höre sie mir regelmäßig an. Dankeschön. Also, euer Ruben Vagabund.